Schüler, so im Alter vielleicht 10 bis 19 Jahre, die lagen teilweise am Boden, also durch den super harten Wasserstrahl des Polizeiwasserwerfers einfach hingeworfen. Manche flogen da 2 Meter weit. Kinder flogen 2 Meter weit durch diesen Strahl? Ja, Kinder. Ich meine, das war vielleicht so die Altersgruppe 10, 12 nach unten und nach oben vielleicht 19. Es waren aber auch etliche Erwachsene dabei. Es gab dabei auch also Rippenbrüche. Man stellt sich so einen Wasserwerfer viel zu harmlos vor. Also etliche hatten Rippenbrüche durch den Wasserstrahl, damit sie nicht... Wie lange ich dann bewusstlos war, das weiß ich nicht. Davor habe ich irgendwie versucht, mit 1 oder 2 Schritten auf den Wasserwerfer vor und ein paar Armbewegungen, also diese Wasserwerferfahrer irgendwie so zu beeinflussen, dass sie mit dem völlig sinnlosen Wahnsinn aufhören. Ich weiß nicht, habe ich sie damit gereizt, dahingehend, dass sie mich vielleicht 2, 3 Minuten später vorsätzlich im Gesicht abgeschossen haben. Sie hatten gewunken, die sollten vielleicht erstmal... Ja, mit beiden Armen, damit ich da in der Menschenmasse diese malträtiert haben mit den Wasserwerfern, dass ich da auch auffalle. Sie sollten damit aufhören... Ja, ich wollte ihnen signalisieren, dass ich keinesfalls mit einverstanden bin, was sie da machen, und dass das völlig sinnloser Wahnsinn ist. Und wollte sie eigentlich also irgendwie mal... besänftigen? Nicht dazu bewegen, dass sie damit aufhören. Mhm. Damit die Menschen, die davor waren... also warnen? Die Wasserwerferfahrer... Die wussten ja wahrscheinlich gar nicht, was sie da alles angerichtet haben. Weil sie selbst im Trockenen sitzen. Das weiß ich nicht. Ich nehme an, dass diese Wasserwerfer geschult sind und dass die genau wussten, was sie machen. Ja, ich hatte noch kurz das Gefühl des Fallens. Irgendwann, ich war da bewusstlos, lag unten in dieser ganzen Dreckbrühe, aufgemengt durch die Wasserwerfer. Als ich dann wieder zu mir kam, merkte ich, wie 2 Männer mich wegtragen. Einer hat mich links unterstützt, der andere rechts. Und ich rief immer nur, ich krieg die Augen nicht auf, weil ich überhaupt nichts mehr gesehen habe. Also für mich war alles schwarz. Ein Stück weit staatskritisch war ich Jahrzehnte. Aber ich hatte doch ein gewisses Restvertrauen zum Staat. Hatte? Ja, das ist vorbei. Also das ist bis zu meinem Tod vorbei. Ich sehe unseren Staat jetzt überwiegend als korrupt. Rot? Ist der Polmann aus Bielefeld? Spreche ich jetzt mit Herrn Wagner? Einen Moment, bitte. Ja. Du bist Telefon aus Bielefeld. Aus Bielefeld. So. Wagner? Hier ist Herr Pohlmann aus Bielefeld. Guten Tag. Guten Tag. Ja, guten Abend, muss man sagen. Ich habe von einem Bekannten von Ihnen Ihre Telefonnummer bekommen. Ja. Ja, und ich berichte über Fälle dieser Art. Und über Korruption, über Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Richter. Ja. Und Sie haben da auch etwas ganz Schlimmes erlebt. Ja. Ich wollte mit Ihnen ein Telefoninterview machen. Und wenn Sie Gerichtsverfahren haben und Termine, kann ich das auch verteilen und rundsenden, wenn Sie Prozessbeobachter brauchen. Ich bin jetzt da nicht auf dem neuesten Stand. Da weiß mein Anwalt Bescheid. Ansonsten habe ich da eine Menge Erfahrung gesammelt im letzten Jahr, also mit der korrupten Politik hier, der korrupten Oberstaatsanwaltschaft und der korrupten Polizei. In einem Jahr haben Sie das gesammelt? Ich war ja vor dem Verbrechen hier am 30.09. für die Öffentlichkeit gar nicht, also letzten Jahres für die Öffentlichkeit gar nicht interessant. Ich bin ja erst in den Widerstand gegen S21 gekommen, etwa Ende August. Stuttgart 21? Ja, ja. Und vorher, was war vorher gewesen? Ach, da habe ich eben gelebt. Da war mir Stuttgart 21 jahrelang egal. Ich dachte, diese Planer werden schon was Vernünftiges machen. Und wie kam dann der Wechsel? Ich wurde dann von Demonstranten aufgeklärt, befasste mich damit und da kam ich zu dem Ergebnis, dass das ganze Bauvorhaben weder volkswirtschaftlich noch bahntaktisch was bringt. Und das war für mich der Grund, dagegen auch zu demonstrieren. Mhm. Sie haben dann die Zeit sich genommen, dort mal auf der Straße so ein Schild zu halten? Oder was haben Sie genau gemacht? Ja, also... Mehreren Tagen oder war das nur ein Tag? An mehreren Tagen. Weil das Projekt S21 ist derart hirnrissig, wenn man sich das durchüberlegt, fragt man sich wirklich, was das Ganze soll. Wenn man sich die Frage aufrichtig beantwortet, kommt man zum Ergebnis, dass das eine Geld-Erbmake-Maschine bunt in Zusammenarbeit mit der Bahn AG am kleinen Mann ist. Was genau für eine Maschine? Eine Geld-Abmake-Maschine. Geld-Abmake-Maschine. Ja, der Bund hat Vorteile von und die Bahn hat Vorteile von. Und ach so. Der Steuerzahler soll dieses unsinnige Projekt dann letzten Endes bezahlen. Und andere haben den Vorteil. Ja, der Bund und die Bahn AG, sonst eigentlich niemand. Mhm. Also der Steuerzahler soll dem Bund und der Bahn AG etwas Schönes finanzieren? Ja, obwohl das Projekt in sich sinnlos ist, sonst drüber hinaus. Mhm. Sie sind dort auch bei der Demonstration verletzt worden? Ja, ich wurde... Also, wie kam das denn? Oh Gott, das ist eine lange Geschichte. Und wie lange ist das her? Das war am 30.09. letzten Jahres. Ich hatte letzten Endes da auch Kontakt mit einem Wasserwerfer der Polizei. War da vor dem Wasserwerfer dann irgendwie, wollte da eigentlich gar nicht hin. Aber wir waren von drei Seiten von Polizei eingekesselt. Die vierte Seite, die bestand aus Demonstranten, die neugierig nachdrängten. Und ich war auch neugierig und auf einmal war ich vor dem Wasserwerfer. Zufällig? Ich hatte schon eine gewisse Neugierde. Ich wollte eigentlich Zeuge sein von dem, was da wirklich abgeht. Und das war schlimm genug. Was hatten Sie denn dort gesehen? Das lässt sich schlecht in ein paar Worten, ein paar Sätzen zusammenfassen. Zeit habe ich ja. Wenn ich doch versuche, habe ich etwa Folgendes gesehen. Der Wasserwerfer, vor dem ich war, also eingekesselt überwiegend durch Polizei, der schoss einfach sinnlos auf Demonstranten ein. Davon über die Hälfte Schüler, so im Alter vielleicht 10 bis 19 Jahre. Die lagen teilweise am Boden, durch den superharten Wasserstrahl des Polizeiwasserwerfers einfach hingeworfen. Manche flogen da 2 Meter weit. Kinder flogen 2 Meter weit durch diesen Strahl? Ja, Kinder. Ich meine, das war vielleicht so die Altersgruppe 10, 12 nach unten und nach oben vielleicht 19. Es waren aber auch etliche Erwachsene dabei. Es gab dabei auch also Rippenbrüche. Man stellt sich so einen Wasserwerfer viel zu harmlos vor. Ja. Also etliche hatten Rippenbrüche durch den Wasserstrahl. Damit war denn im Wasser auch noch eine Lösung drin, sowas wie Tränengas, sowas gibt es? Der Wasserwerfer, der mich praktisch blind geschossen hat, da hatte ich den Eindruck, dass da kein Tränengas drin war. Ich hatte aber vorher Kontakt mit einem anderen Wasserwerfer, mehr Richtung Kaffeenil. Da war Tränen- oder Reizgas drin. Der schoss zunächst irgendwie hoch in die Bäume unter anderem, und als dann dieser Wasserwerferregen runterkam, fing ich an zu husten, schaute um mich und sah, wie hunderte andere auch das Husten anfangen. Also da war auf jeden Fall mit hundertprozentiger Sicherheit, da gibt es ein paar hundert Zeugen dafür, Tränengas oder Reizgas drin. Wie kam es denn zu der Situation, wo Sie verletzt wurden? Sie standen da in der Menschenmenge und wollten erstmal gucken, was da los ist. Ja. Ich wollte da einfach nach vorne, um persönlich Zeuge zu sein von dem, was da abgeht. Und da schoben die anderen Demonstranten hinter mir neugierig nach und schoben mich quasi vor den Wasserwerfer. Und ich habe ja schon geschildert, was ich da antraf. Also es war verheerend. Es war überhaupt kein Sinn drin. Und es war brutal. Es war brutal. Die Menschen, die da vom Wasserwerfer getroffen wurden, konnten gar nicht fliehen, weil sie weitgehend durch die Polizei einerseits und durch die nachrückenden Demonstranten eingekesselt waren. Ein Polizist, da war ich mehr am Rand dann. Ich wollte eigentlich raus, weil ich schon froh war. Ich war durch den ersten Wasserwerfer schon klatschnass. Vielleicht eine halbe Stunde vorher. Ich fror dann und wollte eigentlich raus. Und schaute mir das an. Die beiden Wasserwerferfahrer, die ich gesehen habe, die feigsten da im Wasserwerfer rum. Auf einmal spürte ich einen Knall. Und da hatte ich noch das Gefühl des Fallens. Also ich war da, wie lange ich dann bewusstlos war, das weiß ich nicht. Davor habe ich irgendwie versucht, mit ein oder zwei Schritten auf den Wasserwerfer vor und ein paar Armbewegungen, also diese Wasserwerferfahrer irgendwie so zu beeinflussen, dass sie mit dem völlig sinnlosen Wahnsinn aufhören. Ich weiß nicht, habe ich sie damit gereizt, dahingehend, dass sie mich vielleicht 2-3 Minuten später vorsätzlich im Gesicht abgeschossen haben. Sie hatten gewunken, die sollten vielleicht erstmal... Ja, mit beiden Armen, damit ja. Ich da in der Menschenmasse diese malträtiert habe mit den Wasserwerfern, dass ich da auch auffalle. Sie sollten damit aufhören... Ja, ich wollte ihnen signalisieren, dass ich keinesfalls mit einverstanden bin, was sie da machen, und dass das völlig sinnloser Wahnsinn ist. Und wollte sie eigentlich also irgendwie mal besänftigen. Nicht dazu bewegen, dass sie damit aufhören. Mhm. Damit die Menschen, die davor waren... Also warnen. Die Wasserwerferfahrer... Die wussten ja wahrscheinlich gar nicht, was sie da alles angerichtet haben. Weil sie selbst im Trockenen sitzen. Das weiß ich nicht. Ich nehme an, dass diese Wasserwerfer geschult sind und dass die genau wussten, was sie machen. Und dann plötzlich traf sie einen Strahl dann und sie fühlten bloß noch, wie sie stürzten. So ungefähr war es? Ja, ich hatte noch kurz das Gefühl des Fallens. Irgendwann, ich war da bewusstlos, lag unten in dieser ganzen Dreckbrühe, aufgemengt durch die Wasserwerfer. Als ich dann wieder zu mir kam, merkte ich, wie zwei Männer mich wegtragen. Einer hat mich links unterstützt, der andere rechts. Und ich rief immer nur, ich krieg die Augen nicht auf, weil ich überhaupt nichts mehr gesehen habe. Also für mich war alles schwarz. Ich versuchte dann, die auch zu unterstützen mit meinen Beinen. Das ging aber die ersten 10, 15 Sekunden gar nicht, wie bei einem angeschlagenen Boxer. So langsam konnte ich die dann mit meinen eigenen Beinen unterstützen. Die haben mich also am Anfang komplett getragen. Mhm. Wie ging es dann weiter? Oh, Irgendwann kam ich dann auf eine Trage. Irgendwann kam ich dann in einen Krankenwagen, der mich dann also ins Katharinenhospital von Stuttgart fuhr, wo schon mehrere Augenverletzte durch den Wasserwerfer bedingt waren. Es waren andere auch so ähnlich verletzt gewesen? Vielleicht nicht ganz so schlimm wie ich, ja. Mhm. Und im Krankenhaus? Weil sich die Ärzte waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, auf ein solches Verbrechen des Staates, haben auch nicht damit gerechnet, dass es so Verletzte gibt. Das Krankenhaus war überhaupt nicht darauf vorbereitet und dadurch bedingt lag ich wohl längere Zeit, weil sich das Personal auch um die anderen Augenverletzten kümmern musste. Ich fuhr dann richtig. Irgendwann konnte ich das einer Schwester sagen, die hat mir dann eine Decke gegeben. Und dann wurde ich irgendwann zur Notoperation im Krankenhauswagen liegend hingefahren. Und ab da weiß ich nichts mehr, da war ich unter Anästhesie. Woran können Sie sich dann noch erinnern? Sie wachten irgendwann wieder auf? Ja, ich wachte irgendwann auf, sah eben nichts. Tja, gute Frage, das ist jetzt schon so lange her. Also ich sah die ersten Tage überhaupt nichts, hatte Binden vor den Augen. Viele Menschen haben mich besucht. Gerade auch sehr viele aus dem S21-Widerstand selbst. Die Presse kam zuhauf an. Der Innenminister Rech wollte mich besuchen, wurde mir da auf einmal signalisiert. Er wollte auch die anderen drei Augenschwerverletzten besuchen. Mit denen hatte ich da Kontakt, die sagten, mit einem solchen Verbrecher spreche ich erst gar nicht. Ich habe mal gesagt, wenn einer der drei Hauptverbrecher mich sprechen will, der verantwortlich ist für das Verbrechen vom 30.09. letzten Jahres in Stuttgart, dann spreche ich mit dem. Das Gespräch wurde unter Geheimhaltung beschlossen. Da hat mich die Krankenhauspfarrerin Frau Kallenberg darauf hingewiesen, weil sie den Verdacht hatte, dass der Innenminister Recht daraus politisches Kapital schlagen wird, was er späterhin auch getan hat. Ich mahnte da den Herrn Recht also inständig in Zukunft bei ähnlichen Dingen wenigstens keine Wasserwerfer einzusetzen, dass ich ihn zumindest als einen der Hauptverantwortlichen betrachten würde und dass ich ihn juristisch belangen würde. Er äußerte ein gewisses leises Bedauern über mein individuelles Schicksal. Und das dauerte eine halbe Stunde, irgendwie dann war er raus. Und wie mir das Krankenhauspersonal später mitteilte, hätte er sich zunächst auch an diese Abmachung gehalten, den Besuch geheim zu halten. Da wurde er zum Beispiel gefragt, als er in die große Limousine mit baden-württembergischer Flagge einsteigen wollte, ob er mich besucht hätte. Er hat dann gelacht und gesagt, er wüsste nicht mal, wo hier sei, stieg ein und wurde von seinem Chauffeur weggefahren. Nochmal, was hat er genau gesagt? Er wüsste nicht mal genau, wo er hier sei. Ach so. War seine flapsige, lachende Antwort. Und fuhr dann mit seinem Chauffeur weg. Irgendwann dann hat er diese Geheimhaltung nicht mehr eingehalten, die beschlossen wurde. Versuchte da politisches Kapital draus zu schlagen, auch gegenüber den Grünen und so weiter. Aber da müsste ich meinen Anwalt dazu fragen, der sich eher mit diesen Feinheiten befasst. Ist es ein berühmter Anwalt, ein bekannter Anwalt oder ein... Das ist der Herr Frank Ulrich Mann aus Freiburg, der mich da vertritt. Macht er seine Arbeit gut? Ich denke ja. Ich denke ja, wobei es das Problem ist, dass der ganze baden-württembergische Staat hier hat ein Interesse dran, den ganzen Vorgang völlig zu vertuschen. Das zeigte schon dieser CDU-majorisierte Landtagsuntersuchungsausschuss, der Ende Januar diesen Jahres zum Ergebnis kam, dass der ganze Vorgang im Stuttgarter Schlosspark rechtens war. Was natürlich außer ein paar CDU-Menschen kein Mensch auch nur näherungsweise glaubt. Nicht? Also es werden alle Mittel eingesetzt, um die Sache zu vertuschen, zu verschleppen und so. Damals war auch noch, als dieser CDU-Untersuchungsausschuss da tagte, war auch noch Mappus, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, an der Regierung. Es war also insgesamt ein äußerst dubioser Vorfall. Übrigens werden wir bis heute, da gab es noch einen Volkssturm auf das Grundwassermanagement am 20.06. dieses Jahres, da werden wir bis heute von der korrupten Oberstaatsanwaltschaft und der korrupten Polizei kriminalisiert. Dieser Kriminalisierung unterliegen bis jetzt schon 3000 Menschen. Also, obwohl die Regierung dann durch die Wahl ausgewechselt wurde, hat sich eigentlich in den Institutionen drunter nichts geändert. Es sind die gleichen korrupten Staatsanwälte am Werk, die gleiche korrupte Polizei, wenn auch unter einem anderen Polizeipräsidenten. Auch die neue Regierung, die mir hundertmal lieber ist wie die alte unter Herrn Kretschmann, ist an einer Sühnung des 30.09. nicht interessiert. Wahrscheinlich müssen wir weitergehen in den nächsten ein oder zwei Jahren zum Europäischen Gerichtshof nach Straßburg, um die Sache sühnen zu lassen. Der Ex-Ministerpräsident Mappus scheint sich jetzt schon abzusetzen. Er ist wohl der intelligenteste der drei Hauptverantwortlichen. Er setzt sich jetzt, glaube ich, schon nach Brasilien ab. Der Herr Rech, den sehe ich auch als einen stark Mitverantwortlichen, und den Polizeipräsidenten Stumpf, der das ganze Verbrechen dann taktisch organisiert hat. Aber auf die Justiz hier in Baden-Württemberg, da lege ich überhaupt nichts mehr, mache ich mir keine Hoffnung. Es wurde auch Anfang des Jahres schon versucht, die ganze korrupte Oberstaatsanwaltschaft von Stuttgart auszuwechseln gegen die hoffentlich weniger korrupte Oberstaatsanwaltschaft einer anderen deutschen Stadt. Das ist misslungen. Die Grünen und, glaube ich, mein Anwalt haben sich damals drum bemüht. Mein Anwalt bemüht sich jetzt seit einigen Wochen wieder drum. Darum, dass die Staatsanwaltschaft ausgewechselt wird? Wie? Er bemüht sich darum, dass die Staatsanwälte wechseln? Ja, das also wieder um, also er macht wieder um den Versuch, die korrupten Oberstaatsanwälte von Stuttgart auszuwechseln gegen die hoffentlich weniger korrupten Oberstaatsanwälte einer anderen deutschen Stadt. Wie das dann ist, ob die dann örtlich hierher kommen oder ob die Prozesse dann in dieser Stadt weiterlaufen, das weiß ich nicht. Da müsste mein Anwalt fragen. Es stehen auch andere Möglichkeiten zur Sühnung etwa zur Debatte. So nach dem Motto, das Land Baden-Württemberg, etwa im Sinne eines außergerichtlichen Vergleiches mit dem wohl die meisten Verletzten. Es gab über 410 Verletzte insgesamt, indem die materiell dementsprechend entschädigt werden. Da haben wir untereinander schon viel gesprochen im letzten Jahr. Ein Vergleich könnte etwa so aussehen, dass das Land Baden-Württemberg zur Sühnung 20 Millionen Euro locker macht, dass 10 Millionen davon verteilt werden an die Verletzten entsprechend ihres Verletzungsgrades, dass die anderen 10 Millionen an Institutionen weitergehen wie Greenpeace, Robin Wood, Attac, Amnesty International und so weiter. Das würde also unter uns Sind Sie selbst auch in irgendeiner Gruppe Mitglied? Ich bin einem Verein, ja, zur Sühnung des 30.09. Mhm. Es ist aber also wirklich schwierig, weil die Polizei und die Staatsanwaltschaft immer noch alles ablockt und irgendwie vertuscht. Außerdem sind wir seit dem 30.09. letzten Jahres von der Polizei nur noch Lügen gewohnt. Also da hat sich auch nichts geändert. Obwohl man sagen muss, die Polizei ist bei den friedlichen, bei den vielen Demonstrationen seither friedlich. Sie ist auch bei der Volksstürmung des Grundwassermanagements der Bahn. Diese Voraussetzung ist für den Bau von S21 friedlich gewesen, aber die ganze Lügenwelle, die die Polizei loslässt, ist unglaublich. Da soll es zum Beispiel 8 Knalltrauben geben, weil irgendjemand einen Knallkörper gezündet hat. Ich habe da 1,5 Hände voll Demonstranten aufgetrieben, die dichter an dem Knallkörper dran waren. Die hatten kein Knalltrauma. Dann behauptete die Polizei, dass ein Zivilermittler im Gerangel schwer verletzt worden sei. Das stimmt auch nicht. Der Mann hat 20 Minuten später etwa mit seiner Behörde telefoniert und stand dabei recht aufrecht und leicht feixend, wie mir mitgeteilt wurde. Es sind sehr viele Zivilermittler hier in Stuttgart im Einsatz. Wir schätzen die Zahl so auf 100 bis 150. Beziehungsweise wir können es nicht genau sagen, denn etwa 100 Zivilermittler wurden von uns schon ermittelt. Das läuft dann so, die werden dann eingekreist, abfotografiert, zur Rede gestellt. Wir dürfen leider kein Verhandlungsplakat rausgeben von diesen Herren, weil das den Gesetzen widerspricht. Es gibt auch etliche Beweise dafür, dass der Staat Agent Provocateur eingesetzt hat zum Unfrieden stiften. Das hat folgende Bewandtnis. In einer unfriedlichen Demo hat die Polizei alle möglichen Entscheidungsmöglichkeiten, die sie gegenüber einer friedlichen Demonstration nicht hat, im Sinne eines gewalttätigen Draufhauens. Ja, es wurden wohl Personen gefilmt, die sich da verkleidet hatten? Aus den Reihen der Polizei? Verkleidet? Also, ja gut, wenn die jetzt ja, zivil... Ja gut, wir sind es gewohnt, also von 100 Demonstranten sind vielleicht 5 Zivilermittler im Durchschnitt. Sie nennen das Verkleidung. Ich habe so erfahren, die hätten ihre Uniformen ausgezogen, hätten sich darunter gemischt und hinterher hätten sie wieder ihre Uniformen angezogen. So wurde mir das mitgeteilt. Ja, das ist mir nicht so bekannt, halte ich aber für möglich. Erkennbar sind sie letzten Endes an der Dienstpistole und an irgendeinem Funkgerät. Ob jetzt die nur aus den Kreisen der Polizei sind oder ob die vom Verfassungsschutz sind oder BND, das weiß ich nicht. Was hat sich denn bei Ihnen geändert, seit Sie diese Verletzungen haben? Im Leben? Ja. Ja gut, also ich bin fast blind, ich kann nicht mehr lesen. Meine Partnerin, die geht Gott sei Dank für mich im Supermarkt immer einkaufen. Und Schmerzen? Nö, das jetzt eigentlich die letzten Monate nicht. Das Sehvermögen schwankt. Wenn ich etwa morgens aufstehe, sehe ich die ersten 5 Minuten, bis der Kreislauf hochläuft, überhaupt nichts. Dann kommt das Sehen so langsam. Ist auch von Minute zu Minute, Tag zu Tag verschieden, unscharf mit eingegrenztem Sichtwinkel. Vorher bin ich gerne Motorrad gefahren, das kann ich nicht. Wird es denn von Monat zu Monat besser? Bleibt es oder wird es schlechter? Das, also so wie ich es jetzt beobachte, wird es die letzten, wie soll ich mal sagen, 6 Monate weder schlechter noch besser. Das hat sich irgendwie einstabilisiert. Wobei, wie gesagt, die Sehfähigkeit schwankt. Habe ich noch, also ich kann etwa ein Autoschild auf 1 Meter Entfernung ablesen meistens. Und dann, Fernsehen gucken? Fernsehen gucken geht begrenzt mit einem Fernglas. So vom Sofa aus über 3 Meter Entfernung. Mhm. Aber da fällt Ihnen dann also nach 5 Minuten der Feldstecher aus der Hand. Mhm. Sagte ich schon, also Gesichter kann ich etwa auf 1 Meter Entfernung wiedererkennen. Alles, was darüber hinaus ist, geht natürlich nicht. Ich habe einen Blindenstock, auf den ich mich im letzten halben Jahr ziemlich eingestellt habe. Der hilft mir sehr viel, denn wenn ich sehr kontrastreiches Licht da ist, kann ich zum Beispiel Stufen, die mitten im Bürgersteig kommen, gar nicht als solche erkennen. Oder Bordsteinkanten, da waren es nicht, der Blindenstock immer rechtzeitig. Da braucht er aber auch 30, 40, 50 Stunden Übung, bis das funktioniert in der Praxis. Gibt es denn in Zukunft noch einige zivilrechtliche Verfahren, die schon laufen? Oder strafrechtliche? Ja, da läuft so einiges wegen Wiedergutmachung. Schmerzensgeld? Glaub läuft auch. Da müsste jetzt mein Anwalt befragen, weil mich das eigentlich nur am Rande interessiert. Also mein Bemühen ist eigentlich, dass das Verbrechen endlich mal irgendwie vom 30.09. letzten Jahres gesühnt wird. Ich komme irgendwie im ganz kleinen Stil materiell über die Runden. Da hängt einiges, also es geht auch irgendwie zwischen dem Staat und meinem Anwalt hin und her. Der Staat, der bringt nur also Mist vor, so nach dem Motto, wir seien selbst schuld gewesen, weil wir überhaupt dort waren im Schlossgarten nicht. Und solche Argumente kommen da also völlig dumm, frech, höhnisch reagiert diese korrupte Staatsanwaltschaft. Hatten Sie denn früher eine andere Ansicht, bevor Sie da verletzt waren? Ich meine, ein Stück weit staatskritisch war ich Jahrzehnte, aber ich hatte doch ein gewisses Restvertrauen zum Staat. Hatte? Ja, das ist vorbei. Also das ist bis zu meinem Tod vorbei. Ich sehe unseren Staat jetzt überwiegend als korrupt. Im Sinne der Großbetriebe und der Politiker agiert die Polizei nicht fürs Volk. Das zeigen ja auch diese Anti-AKW-Proteste und all diese Dinge. Gorleben, G8-Gipfel und so weiter. Also Vertrauen in unseren Staat habe ich kein Millimeter mehr. Ich denke auch, dass Baden-Württemberg, so wie es im letzten Jahr für mich beweisbar ist, viel weniger Rechtsstaat war als die späte DDR. Man sieht, also die meinten, in der DDR wäre es noch besser gewesen? Allerdings nur die letzten Jahre. Mhm. In den letzten Jahren gab es also keine solchen brutalen Aktionen wie in Stuttgart. Ich führe das auch hier darauf zurück, dass die CDU praktisch 58 Jahre Einheitspartei war. Ach, vom Wurmfortsatz FDP spreche ich da erst gar nicht. Also es ist offensichtlich nicht gut, wenn sich da eine Partei 58 Jahre lang korrupt breit machen kann. Ja, in Nordrhein-Westfalen hatte die CDU bei der letzten Landtagswahl das schlechteste Wahlergebnis seit etwa 40 Jahren. Dass die CDU stark zurückgeht, das hat ja schon seine Gründe. Wenn ich mir das nur so überlege, wie diese dubiose Kanzlerin Merkel diesen reinen Bluffer Gutenberg zu stützen versuchte bei seiner gemogelten Doktorarbeit. Ich glaube, das haben doch viele Millionen Menschen im Staat. hat begriffen, was abgeht. Ja, sie hat sich aber auch gut gegenüber dem Herrn Kohl verhalten und besonders gut gegenüber dem Herrn Schäuble. Da gibt es ja auch einige Dinge zu berichten. Bei Herrn Kohl, da wurde noch eifrig gefeiert, er als der Vereinigungskanzler. Und bei Herrn Schäuble hatte ein Journalist mal gefragt, wie sie das denn machen könne, ausgerechnet diesen Herrn, der doch mal vergessen hat, 100.000 D-Mark offenkundig zu machen, als Finanzminister einzustellen. Da antwortete Frau Merkel, weil der Mann mein Vertrauen hat. Ja, nun, kennen Sie das Interview? Ich hab's irgendwie im Gedächtnis, das ist aber schon länger her. Das ist, sagen wir mal, so 100.000 D-Mark oder was das waren, das ist ja eine Korruption in der Politik, das sind ja Peanuts. Mhm. Um solche Kleinigkeiten, da kümmere ich mich schon gar nicht mehr. Das ist ja gang und gäbe. Irgendwelche Beförderungsversprechen, kleine Vorteile, die man hat als Politiker. Sehen Sie, wenn Sie uns den Anfang unseres Staates angucken, da hat der Kurt Schumacher von der SPD so in Ende der 40er Jahre nach dem Krieg, er wollte einen neutralen Staat. Deutschland, Westdeutschland wenigstens. Oder das hätte wahrscheinlich sogar einen gesamtdeutschen neutralen Staat geben können. Er unterlag dem Adenauer in der Abstimmung. Der Adenauer, ein altbekannter Edelgauner. Ich erinnere nur schon an die Vorkommnisse im Dritten Reich mit dem kölschen Grüngürtel, ne? Der hat das Rennen gemacht, sprang einseitig auf den amerikanischen Teppich und da ging es uns im Westen einerseits wirtschaftlich natürlich viel besser wie in der DDR, andererseits setzte da die Korruption schon so langsam ein und der Adenauer. Als Adenauer dann nicht mehr Kanzler war, war sein ganzer Familienclan reich. Also, Korruption ist bei uns in Deutschland so normal, dass man sie schon gar nicht mehr als solche wahrnimmt. Das fing schon kurz nach der Staatsgründung unter Adenauer an. Mhm. Möchten Sie denn in der Öffentlichkeit noch eine Aufmerksamkeit bewirken, dass man sich bei Ihnen meldet zum Beispiel, Sie anruft oder über E-Mail-Kontakt oder Post Kontakt aufnimmt? Suchen Sie noch Personen, die aus diesem Bereich auch verletzt worden sind oder sowas in der Art? Da kenne ich einige, ja. Meine Frage ist ja, ob Sie anonym bleiben möchten oder möchten nee, Sie das... Nein, ich will da nicht anonym bleiben, ganz im Gegenteil. Ich versuche immer, die Presse zu informieren. Die Presse ist aber in sich sehr zwiespältig, unterdrückt vieles an staatskritischem. Ich hatte am Anfang den Eindruck, dass die ganze Presse in Deutschland irgendwie gleichgeschaltet ist. Möchten Sie, dass Ihre Telefonnummer bekannt gegeben wird? Dann könnten Nein. Also das will ich nicht. Mhm. Das will ich auf gar keinen Fall, dass die sich groß rumspricht. Denn ich bin eigentlich Privatmensch, nicht? Und meine Partnerin, der ist sowieso schon zu viel, wie ich mich da um den Widerstand kümmere, um Interviews und so weiter. Mhm. Und die will, mit ihr lebe ich zusammen und die will, dass hier die Wohnung ruhig bleibt. Ja. Es gibt ja in manchen Ausnahmen auch Fälle, wo Leute sagen, ich habe im Jahr etwas zusammengespart und dann wird eine Person ausgewählt, die eine Spende bekommt. Das hat es zum Beispiel bei der Frau in Berlin gegeben, die den Pflegeheimskandal aufgedeckt hat, Brigitte Heinisch. Ja, ja. Und da haben sich mehrere Leute gemeldet und eine von denen hat sogar gespendet. Ja, also ich von privater Hand wurde mir am Anfang unter die Arme gegriffen. Und zwar, jetzt Moment mal, von den Parkschützern, der Kopfhochfonds hat mir ein Lesegerät spendiert, um immerhin 3.500 €. Dann hat der Kabarettist Deutschmann aus Freiburg mir 4.000 € spendiert. Und dann gab es noch durch eine Benefizveranstaltung von Musikern, glaube auch so 4.000 oder 5.000 Euro. Allerdings für uns vier augenschwer Verletzte, das haben wir dann seither auf einem Konto, um juristisch die Sache gegen den Staat weiter voranzutreiben. Also vom Staat selbst kam bis jetzt überhaupt nichts. Der einzige Vorteil, den ich habe, ist der, dass ich seit drei, vier Monaten einen Blindenausweis habe, der mir es gestattet, Bahn und Bus zu fahren und die Regionalzüge der Deutschen Bahn AG. Also von privater Seite kam Hilfe, vom Staat exakt null. Nichts. Exakt null. Hätten Sie was erwartet? Oder ist diese Handlung auch wieder normal? In einem völlig korrupten Staat ist diese Handlung anscheinend normal. Viele Menschen fragen mich, Herr Wagner, haben Sie denn wenigstens vom Staat oder vom Land finanzielle Unterstützung gekriegt? Dann kriege ich schon immer einen Lachkrampf und sage denen, Sie, das müssen Sie über Jahre weg juristisch erkämpfen, da müssen Sie den Anwalt bezahlen, die Gerichtskosten, und dann kriegen Sie vielleicht nach ein paar Jahren was. Und da gucken mich also viele Menschen, die noch ein gewisses Restvertrauen in unseren Staat haben, immer etwas konsterniert an. Von welchem Blatt oder so sind Sie? Ich berichte im Internet. Im Internet. Denn was solche Sachverhalte betrifft, die werden in Zeitungen üblicherweise nicht abgedruckt. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass die Presse und das Fernsehen meistens gerade die staatskritischen Dinge wegzensiert. Mhm. Gerade WDR ist brauchbar mit der Sendung Monitor und so weiter. Unser baden-württembergisches Landesfernsehen hier, also SWR, ist anscheinend völlig korrupt. Der Spiegel bringt ab und zu was Vernünftiges, die Taz bringt ab und zu was Vernünftiges. Ja, mit negativen Nachrichten kann man nicht gut Werbung machen, das gehört auch dazu. Ja, sicherlich. Dann gibt es so ein paar kleine Internetsender, Flügel TV und KAMS 21 hier von Stuttgart, die erstatten aufrichtig Bericht. Aber die haben halt, wenn irgendwas ist, Einschaltquoten. Oder die werden dann vielleicht 20.000 Mal angeklickt. Nicht, was ist das gegenüber einer Fernsehanstalt, die abends so 1, 2, 3 Millionen Zuschauer hat. Suchen Sie denn beim Fernsehprogramm ab und zu mal nach kritischen Sendungen? Ja. Würden Sie die auch den ganzen Tag sehen? Nö. Also Sie würden auch mal eine kritische Sendung abschalten, wenn etwas anderes läuft? Mein Fernsehkonsum ist sowieso recht dünn. Ich lese lieber Bücher und unterhalte mich mit intelligenten Menschen, weil so 90% des üblichen Fernsehprogramms für mich völlig unbedeutend ist. Aber wenn Ihr Wunschprogramm laufen würde, dann würden Sie gucken. So eine kritische Sendung, so wie Sie sie gerne hätten. Ja, es gibt manche Talkshows, die gut sind. Die üblichen Filme und so weiter, das interessiert mich nicht. Bundestagsübertragung gucke ich mir gerne an, weil man da diese Herren Politiker direkt beurteilen kann, an dem, was sie sagen. Und was sie nicht sagen. Was sie nicht sagen, welche Gestik sie dann machen, wie sie sich untereinander streiten. Man kann die Menschen doch gut daran beurteilen, was sie nicht sagen. Ja, das ist richtig. Zwischen den Zeilen lesen und hören. Aber da braucht man dann schon Vorwissen. Ja, das kommt ja mit der Zeit. Das kommt langsam. Man kriegt Übung. Das Erstaunliche ist auch, dass die über 50-Jährigen sind im Stuttgarter Widerstand sehr häufig vertreten. Also den über 50-Jährigen können die Politiker kaum mehr nichts für einen Ufer machen. Mhm. Bei den anderen geht das leichter. So junge Menschen, die jetzt nur aus dem üblichen Fernsehen informiert sind oder gar nicht, denen kann man am Anfang jeden Mist erzählen. Die glauben zunächst mal alles. Mhm. Da kommt auch durchaus dem Internet also eine gewisse Bedeutung zu in der Verbreitung der Wahrheit. Wie alt sind Sie denn jetzt? Ich bin 67. Das Gute am Internet ist das, dass sich da vieles rumspricht. Das Schlechte am Internet ist das, dass die Menschen so mit Informationen schon zahlenmäßig überfüttert sind, dass sie es geistig gar nicht mehr verarbeiten können. Damit neutralisiert sich die Wirkung des Internets oft selbst. Ja, aber es bleibt einiges über. Ja, Gott sei Dank. Der große Vorteil ist ja, dass man sich untereinander absprechen kann und dass man sich gegenseitig überzeugen kann, dass es nicht irgendwie ein Zufall ist, wenn man solche Dinge erleidet. Es ist ganz einfach vorausorganisiert, kann man sagen. Es ist organisiert, dass auch Sie Ihr Geld sobald nicht bekommen werden. Auch das ist organisiert. Ja. Dann müssen sie auch drum kämpfen. Denn wenn es ihnen zusteht, hätte man ihnen ja ein bisschen schon geben können. Ein korrupter Staat hat an irgendwelcher Sühnung seiner eigenen Verbrechen kein Interesse. Sind Sie denn ärgerlich darüber, dass Sie an diesem Tag dort anwesend waren? Das war für mich eine unglückliche Schicksalsfügung. Aber Sie sind ja dadurch schlau geworden. Schlauer, meine ich. Nur, ich musste mich ja nachher konkret damit auseinandersetzen. So nach dem Motto, was habe ich da dort gesehen? 1700 Wildprügelnde, mit Pfefferspray Menschen massakrierende Polizisten. Nochmal langsam, 1000? Es sollen 1700 gewesen sein. Was haben die gemacht? Die haben die Menschen massakriert mit Schlagstöcken, mit Pfefferspray ins Gesicht, teilweise aus 5 cm Entfernung, mit den Wasserwerfern. Also es ging zu wie auf dem Mars, es war surreal. Sie müssen sich das vorstellen, 4000 praktisch ausschließlich friedliche Demonstranten waren da, die nichts in dem Sinne gemacht haben und 1700 schwer bewaffnete Polizisten, so mit Kunststoffritterrüstung, wie die mittelalterlichen Ritter mit Helmen, nicht. Haben die denn auch auf die 10- bis 13-Jährigen eingeprügelt oder waren die verschont geblieben? Die haben auch etliches abbekommen. Die wurden auch geschlagen? Ja. Ein kleiner Teil der Polizisten, das habe ich schon festgestellt, der schämte sich nachher für den Vorgang. Letzten Endes hat nur ein einziger Polizist es gewagt, öffentlich Kritik zu üben. Das ist der Herr Mohr aus Mannheim. Der wurde dann gleich nach dieser öffentlichen Kritik in seiner Dienststelle kaltgestellt. Wie? Weiß ich nicht mehr genau. Also da durfte gerade nur noch Akten rumtragen oder irgend sowas. Also er ist degradiert. Er war, wie nennt man das, ja, ob er jetzt offiziell... Strafversetzt. Das ist jetzt schon so lange her. Er durfte zwar zu seiner Dienststelle kommen, aber praktisch nichts mehr machen. Man hat ihn einfach im Polizeikorps dann kaltgestellt. Ein Exempel statuieren. Ja, natürlich. Das im Polizeikorps kreisen, also wilde Lügen über den 30.09. Da scheinen die Obrigen mit diesen Lügen, also die Psyche ihrer untergebenen Polizisten, irgendwie zu stabilisieren. Und wenn jetzt da einer aus der Reihe tanzt, auch noch in die Presse geht, wie der Herr Mohr aus Mannheim, der war, glaube ich, sogar noch Einsatzleiter von so 30, 50, 60 Polizisten, den haben sie also bestraft dafür. Hatten Sie mit dem mal Kontakt? Nein. Gibt es denn Leute, wo Sie noch Kontakt wünschen? Schwer zu sagen. Jetzt mehren sich die Indizien, dass auch die Kanzlerin Merkel ihr Ja zum Verbrechen des 30.09. gegeben hat. Mit ihr hätte ich mal ganz gerne persönliche Unterhaltung. Sie hat ihren Segen darüber gegeben. Ja, aber es mehren sich die Indizien, dass er richtig Ja dazu gesagt hat. Und zwar hat irgendein Herr aus der hohen Polizeiriege an uns schon vor einigen Monaten einiges zugespielt, da ist, weil er mit dem, was die Polizei selbst macht, nicht einverstanden war. Da war irgendwie von höchster Stelle die Rede, also als ob man vom Papst spricht in der katholischen Kirche. Wir wissen jetzt nicht, ob war der Herr Mappus damit gemeint oder die Kanzlerin selbst. Also es mehren sich die Indizien, dass wahrscheinlich auch diese Kanzlerin, die jetzt noch im Amt ist, in 2-3 Jahren als Angeklagte vom Europäischen Gerichtshof in Straßburg sein wird. Ja. Klingt hart, was ich sage. Ja, aber unter gewissen Kreisen klingt das wieder normal. Ja, gut. Ja, das ist so. Als normal finde ich es nicht. Ja, je nachdem, wo man seine Bekanntschaften hat und seine Kontakte. In den Kreisen von Korruptionsgegnern sind solche Klagen ganz normal und Anzeigen ebenso. Ja, ja. Da gehört auch die Frau Merkel zu. Wer die? Die Frau wer? Die Frau Merkel. Die Frau Merkel. Ja, die ist sicherlich eine der meist angezeigten Frauen in Deutschland. Ah ja, das weiß ich gar nicht. In Hamburg wurde sie mal von einem Anwalt angezeigt, wegen irgendwas, habe ich vergessen. Ja, aber der einzelne Bürger, der schreibt ja häufig Anzeigen. Ja, ich meine, wenn eben im Land hier in Deutschland keine Sühnung möglich ist, dann haben wir, die wir das Verbrechen vom 30.09. letzten Jahres miterlebt haben, als höchste Instanz nur den Europäischen Gerichtshof in Straßburg. Haben Sie schon einmal von einer Selbstverwaltung gehört? Staatliche Selbstverwaltung. Es gibt auch viele Menschen, es sind mittlerweile wohl 100.000, die sich in einer Gruppe organisiert haben, staatliche Selbstverwaltung ankündigen und dann ihre Klage nach Den Haag schicken. Ja, ja, ja. Kennen Sie das? Ach, gehört habe ich schon von. Erfolgte das aus Deutschland heraus schon? Ja, genau, aus Deutschland. In welcher Sache? Das hat doch ein CDU- bzw. CSU-Politiker gemacht, ein Herr Peter Frühwald. Ja, nee, das ist mal. Selbst Politiker. Und der hat in Deutschland etwa 100.000 Personen dazu gebracht, dass sie ihre staatliche Selbstverwaltung betreiben und viele davon klagen auch in Den Haag gegen Deutschland, gegen auch natürlich Politiker. Es sind also so langsam schon Ereignisse, die da stattfinden. Ja, sicher, es wird immer mehr. Das, was Sie jetzt sagen, das habe ich schon mal gehört, war mir aber nicht so bewusst. Möchten Sie mal darüber Informationen haben? Um diese Dinge, da kümmert sich eigentlich mehr mein Anwalt. Ich bin in der ganzen Sache sowieso so mit Papier überlastet. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wann lesen soll. Mhm. Aber es ist gut, dass Sie mich daraufhin ansprechen. Mhm. Auch äußerst dubios ist die Rolle unserer Geheimdienste, gell, egal ob es Verfassungsschutz ist oder BND. Da tun sich also äußerst seltsame Dinge. Erst im Verlauf der Zeit nach dem 30.09. von letzten Jahr in Stuttgart habe ich erfahren, dass es eine Euro-Info-Truppe gibt. Die Euro-Info-Gruppe, das ist eine Spezialabteilung der Bundeswehr, die ist dazu da, um Unruhen und Bürgerkriege in Deutschland niederzuschlagen. Diese Spezialabteilung der Bundeswehr existiert bereits und ist bewaffnet und hat in Westdeutschland ihr Äquivalent in jedem westeuropäischen Staat. Das sind halt so erschreckende Dinge, dass dann der Steuerzahler eventuell ein paar Jahre später von Soldaten der eigenen Armee niedergeknüppelt wird, wenn er irgendwo demonstrieren geht. Ja. Haben Sie davon schon gehört? Heute kam ein E-Mail, man wolle wohl das Anstacheln gegen den Staat bald schon als Krankheit und auch als Straftat einordnen können. So ähnlich hieß es darin. Aufstacheln gegen den Staat ist demnächst wohl auch mit Repressalien zu bestrafen. Dazu gehört das ein oder andere. Sitzblockaden und ich weiß nicht was alles. Ja, wir sind ja, ich habe an vielen Sitzblockaden im letzten halben Jahr teilgenommen. Dann dieser Volksstrom auf das Grundwassermanagement und so weiter. Da wurden ja bis jetzt schon nach meinen Informationen hier nur im Großraum Stuttgart über 3000 Menschen kriminalisiert. Mhm. Das müssen Sie sich mal überlegen, nicht? Das ist unglaublich. Also bei Ihrem Fall, muss ich Ihnen sagen, müssen Sie auch gut darauf achten, dass Ihr Anwalt immer alles rechtzeitig regelt. Denn Rechtsanwälte sind in fast allen Fällen immer eine bedrohliche Ursache für das Scheitern eines Anspruchs. Rechtsanwälte sind gefährlich. Damit will ich nicht sagen, dass dieser Anwalt schlecht ist, den Sie haben. Ich hoffe ja, dass es ein guter ist, aber man muss immer darauf aufpassen. Ich muss Ihnen zustimmen, und zwar erst vor ein paar Wochen oder ein, zwei Monaten kam irgendeine unabhängige Organisation drauf, dass in Deutschland der korrupteste Berufsstand die ganze Justiz ist mitsamt den Anwälten. Und zwar nochmal langsam, können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ja, ein bisschen lauter nur. Also vor vielleicht ein oder zwei Monaten, glaube ich, kam irgendeine Organisation drauf, dass in Deutschland die korrupteste Berufsgruppe in der Juristerei zu finden ist, egal ob Staatsanwälte, Richter oder Anwälte sind. Bei Anwälten habe ich mittlerweile eine gewisse Erfahrung, weil ich einige Prozesse gegen S21-Gegner mitverfolgt habe. Da habe ich den Eindruck gewonnen, dass sich kaum ein Anwalt für einen Angeklagten auf der Ebene weit aus dem Fenster lehnt, weil er Angst hat um seine Anwaltslizenz. Und keiner möchte Ärger mit seiner, Rechtsanwaltskammer. Anwaltskammer haben. Also ich sage es mal volkstümlich, von 100 Anwälten scheinen 95 keinen Arsch in der Hose zu haben. Das ist ein beliebter Spruch, aber der stimmt auch. Ich muss ihn leider bestätigen, das war mir früher nie so klar. Ich dachte immer, es gibt gute und schlechte Anwälte. Es gibt fast nur schlechte. Die Erfahrung habe ich mittlerweile auch gemacht. Mhm. Na gut. Jetzt weiß ich nicht, was ich Ihnen im Moment noch sagen wollte. Die korrupteste Berufsgruppe, sagten Sie, hätte eine Organisation Ihnen wohl mitgeteilt. Ja, wie die jetzt heißt, das weiß ich nicht mehr. Und Sie wollten aufpassen, dass auch Ihr Anwalt vielleicht seine Arbeit gut macht? Da müssen Sie immer drauf achten, meine ich. Ja, das ist richtig. Was in dem Zusammenhang interessant ist zu sagen, vor so vielleicht einem knappen halben Jahr teilte mir ein Einsatzleiter der Polizei mit, dass gegen mich eine Strafanzeige wegen Beleidigung der Polizei läuft. Und zwar, ich hatte zumindest damals die Angewohnheit, diese Polizei als lautstark vor 200-300 Mann als illegitim, illegal, repressiv und so weiter zu bezeichnen. Faschistoid war auch noch einer meiner Lieblingssprüche. Bis jetzt ist schriftlich ist mir nicht von der Oberstaatsanwaltschaft zugegangen. Ich weiß nicht, arbeiten die immer langsam? Oder vor mir haben sie auch eine gewisse Angst, weil ich es nicht mit mir machen lasse. Wenn die mich traktieren, dann haben sie meistens in 14 Tagen oder 3 Wochen später eine Antwort in der deutschen Presse. Nur, da hatte ich mir vorgenommen oder habe mir vorgenommen, dass wenn es zu diesem Prozess wegen Beleidigung der Polizei kommt, dass ich da ohne Staatsanwalt, ganz ohne Anwalt arbeite. Mhm. Hatte man irgendwann mal schon etwas versucht, Sie vielleicht unter Betreuung zu stellen? Das gibt's auch manchmal. Wie Betreuung, das habe ich jetzt. Betreuung, das macht man bei Menschen, die man loswerden möchte. Betreuung, Psychiatrie und solche Dinge. Hat man bei Ihnen hoffentlich nicht versucht? Nee. Das, also solche Dinge gab es nicht. Da muss man auch aufpassen. Das ist Wahrheit. Ich weiß das bei alten, dementen Menschen, wenn die einen Betreuer haben, dass sie von den Betreuern oft ausgenommen werden. Aus dem Bereich ist mir das bekannt, dass da sehr viel an Schlimmem läuft. Ich bin sonst recht gesund, gell, von meinem fast blinden Zustand abgesehen. Gott sei Dank. Ich könnte Ihnen jetzt noch viel erzählen, aber... Das reicht erstmal für heute. Ja, gut. Arbeiten Sie das mal auf, was wir da besprochen haben. Ich glaube, es ist nicht so wenig und es stand nicht alles weiter in der Presse von dem, was ich gesagt habe. Ich bedanke mich. Gut, bitteschön. Danke, auf Wiederhören. Schönen Abend noch. Tschüss.